Sekunden. Im Restaurant in der Spielecke wurde ein Sicherheitsschlüssel gefunden. Wer einen Sicherheitsschlüssel vermisst, kann ihn am IKEA Family Shop abholen. Ich wiederhole, im Restaurant im Kinderspielbereich wurde ein Sicherheitsschlüssel gefunden. Wer diesen vermisst, kann ihn am IKEA Family Shop abholen.